Das Startsignal gab ausgerechnet der Angeklagte, der bisher dadurch aufgefallen war, dass er dem Gericht den Respekt versagt, indem er zu Beginn der Verhandlungen nicht aufstand. Abdel Yilmaz hatte nach dem Besuch seiner Familie am 5. Juni einem BKA-Beamten gesagt, er wolle mit seinen drei Mitangeklagten über ein Geständnis reden. Seine Anwältin Ricarda Lang hat sich Gedanken darüber gemacht, warum Yilmaz nun vorpreschte. Ich glaube, dass er sehr emotional ist und er hat es heute in der Hauptverhandlung ja selbst gesagt, er langweilt sich, er hat keine Lust mehr auf den Prozess und das ist natürlich zeigt gewisse Reifeverzögerungen, so würde ich das mal ausdrücken. Yilmaz will vor dem Ramadan, dem islamischen Fastenmonat, mit dem Prozess fertig sein. Er gestehe jetzt alles, dann sei das schnell zu Ende, meint er. Richter Ottmar Breitling brachte den Wunsch in den Prozess ein und er wurde erfüllt. Es gab heute einen mehrstündigen Gesprächsmarathon, immer unter Beteiligung eines Polizeibeamten, der verhindern sollte, dass es ungesetzliche Absprachen geben würde. Zuvor hatte Gerichtssprecher Ulrich Egger schon die Folgen eines Geständnisses erläutert. Je früher ein Geständnis abgelegt wird und je umfangreicher es ist, desto größer fällt auch eine entsprechende Strafmilderung aus. Das Ergebnis der Beratungen, die vier wollen Aussagen, wollen eine umfassende geständige Einlassung vornehmen, wie das im Juristendeutsch heißt. Nur einer, der Angeklagte Schneider, machte eine Einschränkung, die sich auf den Vorwurf des versuchten Mordes bei der Festnahme bezieht, das will er wohl nicht einräumen. Die Bundesanwaltschaft war damit nicht ganz zufrieden, denn es gibt ein juristisches Problem. Die Strafmilderung, die das Gesetz bei einem Geständnis vorsieht, greift nur, wenn es ein eigenständiges Geständnis ist. Wenn die vier also nacheinander gestehen, weiß das Gericht beim zweiten bis vierten nicht, was nun sein eigenes Geständnis ist oder was er nur nachplappert. Also schlug die Bundesanwaltschaft vor, dass alle vier getrennt von Beamten des Bundeskriminalamtes vernommen werden sollten. Damit ist aus Sicht der Bundesanwaltschaft auch ausgeschlossen, dass die Geständnisse direkt oder durch die Anwälte vorher abgeglichen werden. Daran hätten die Angeklagten aber ein Interesse, die sich zunächst einmal schwer taten, die getrennte Vernehmung zu akzeptieren. Diese Vernehmungsprotokolle werden dann in den Prozess eingeführt. Erst als die Anwälte den Angeklagten klargemacht hatten, dass sie nur so in den Genuss der Strafmaßreduzierung kommen, haben sie eingewilligt. Zwei sofort, die anderen werden es wohl morgen tun, wenn sie es noch einmal bedacht haben. Richter Ottmar Breitling legte großen Wert darauf, dass es umfassende Geständnisse sein müssten, nur dann könnte die erwünschte Wirkung erzielt werden. Er zeigte sich zufrieden und kündigte an, dass, wenn es denn zu einer Verurteilung käme, man dies berücksichtigen würde. Anwältin Lang meinte, ihr Mandant, der das heute nun alles losgetreten hätte, müsse schon ein deutlich geringeres Strafmaß erwarten, einen Sonderbonus sozusagen. Richter Breitling zeigte sich zuversichtlich, dass dieses auf 2 Jahre angelegte Verfahren nun sehr viel schneller zu Ende kommen könne. Aber dass Yilmaz in diesem Jahr den Ramadan schon fernab des langweiligen Verfahrens verbringen kann, ist eher zu bezweifeln.